Am 9. und 10. Mai gab es ein internationales Symposium der Kim Il-sung-Universität unter dem Motto »Der Umweltschutz und die Entwicklung der Medizin und Landwirtschaft«. Es wurden Dutzende wissenschaftlich wertvolle und praktische Dissertationen veröffentlicht. Am 9. Mai fand in der Kim Il-sung-Universität die Eröffnungsfeier des Symposiums statt. Daran nahmen teil die Funktionäre, Lehrer und Forscher der Kim Il-sung-Universität und die Professoren der ausländischen Unis und Hochschulen. Das Symposium verlief geteilt in Sektionen Umweltschutz, Lebenswissenschaften, Medizin und Landwirtschaft. Am 10. Mai wurde das Symposium abgeschlossen.